been back to the roots, back to the roots, back to the roots, okay. Tricky M, bitch. Hey. Was wollt ihr hören? Soll ich gangstermäßig rappen? Oder soll ich sagen, ich fick alle und ich würde kurz verchecken? Reime niederbrettern über Ketten und Verbrecher und noch behaupten, in euch steckt mein tiefes Messer. Sorry, das ist nicht meine Welt und deine auch nicht. Hörst du meine Songs, dann weißt du, sie sind nicht für Lügner tauglich. Ich weiß es auch nicht, es ist fast schon unglaublich. Ich trau mich nicht, es zu beweisen, aber weißt du was? Ich schau mich, ich bin der Typ, der schon damals wie ein Streber war. Einfach zu lieb und in Sachen Grip seine Gefahr. Ein Klassenkamerad, den man nicht so gerne sah. Hauptschule abgeschlossen, 3,0 UWH. Ich bin ein Star, das ist Karlsruher Standard. Es wird immer Zeit für dieses Album. Ich scheiß grad krass auf euch alle, die aus Hass in die Falle tappen. Was bist du, Panne? Du bist das, was ich knalle. Ich glaub fast. Du bist neidisch, denn was ich hier mache, ist so unglaublich stylisch. Weine nicht so peinlich. Ich meine es eigentlich gut, wenn ich rap, aber jetzt bin ich back to the roots. Hast du das gecheckt? Du bist neidisch, denn was ich hier mache, ist so unglaublich stylisch. Weine nicht so peinlich. Ich meine es eigentlich gut, wenn ich rap, aber jetzt bin ich back to the roots. Hast du das gecheckt? Du bist unreal, krass, wie du Schach spielst und zugleich mit Hasch in der Nachbarschaft herumdienst. Du willst mir zeigen, wie viel Gangster in dir steckt. Gut, dann zeig ich dir, es geht noch besser als der Gangster-Dreck. Ich bin am Ziel, weil ich euch anzieh. Ihr habt es doch nicht gepeilt, ich bin neuartig wie, wenn jetzt euer kleines Team das Acht der Weltwunder sieht und es so verachtet, weil es mich nur einmal gibt. Dann sag ich, Zeller wie, so wie ihr werd ich nie. Ich bin Dieb, deswegen schreib ich Texte, die ihr liebt. Und wenn nicht, dann fickt euch ohne Beileid. Zeigt, wozu ihr so bereit seid. Auch wenn ihr den Pono so zeigt, einer nennt sich schon wohl bereit. Ich bin back to the roots und weil du immer Stress suchst, sag ich, du bist Dreck an dem Boot. Während du die hässlichste Affen tust, sie fixt. Hab ich ohne Hemmung in der Taschenmuschi abgespritzt und was ist? Du bist neidisch, denn was ich hier mache, ist so unglaublich stylisch. Weine nicht so peinlich. Ich meine es eigentlich gut, wenn ich rap, aber jetzt bin ich back to the roots. Hast du das gecheckt? Du bist neidisch, denn was ich hier mache, ist so unglaublich stylisch. Weine nicht so peinlich. Ich meine es eigentlich gut, wenn ich rap, aber jetzt bin ich back to the roots. Hast du das gecheckt? Denn was ich hier mache, ist so unglaublich stylisch. Weine nicht so peinlich. Ich meine es eigentlich gut, wenn ich rap, aber jetzt bin ich back to the roots. Hast du das gecheckt? Du bist neidisch. Denn was ich hier mache, ist so unglaublich stylisch. Weine nicht so peinlich. Ich meine es eigentlich gut, wenn